Gespräch 3. Nehmen Sie außer der Tablette gegen den Zucker noch andere Medikamente ein? Ja, das Insulin. Aber das muss ich ja spritzen. Morgens und abends? Abends auch. Aber das macht meine Frau. Also Ihre Frau stellt Ihren Zucker ein? Ja, ich kann doch diese kleinen Zahlen gar nicht mehr lesen.